Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Agora Hamburg. Öffentliche Diskussionen zu Themen, die man selber setzt. Ich bin Nathan, du kannst deinen Vornamen nennen, wenn du möchtest, musst du aber nicht. Sehr gerne, ich heiße Christian. Christian, ja, herzlich willkommen, Christian. Worüber sprechen wir? Was ist denn das Thema oder der Bereich, über den wir sprechen? Einmal, was Politiker, also warum sie es nicht schaffen, Menschen zu adressieren. Und auf der anderen Seite, was ist vielleicht auch eine Anregung, ein Vorwurf, den man auch uns allen machen kann. Deswegen finde ich auch dein Forum sehr cool, wie wir uns mehr einbringen können in Politik und politische Kultur. Okay. Ich versuche mal einmal das so zu fassen, ob ich dein Grundgedanken zu dem Thema richtig verstanden habe. So dieses Phänomen, keine Ahnung, ein Politiker setzt sich in eine Pressekonferenz und sagt irgendwas und die Öffentlichkeit hat quasi schon bevor er anfängt zu reden nicht wirklich Lust, das zu hören sozusagen oder glaubt nicht, dass dabei was Interessantes rumkommt, sage ich mal so, und ist dann auch. Und nachdem diese Pressekonferenz stattgefunden hat, fühlt sich auch niemand bereichert. Weder der Politiker noch die Leute, die es gehört haben oder es später lesen oder sonst etwas in die Richtung. Ja, genau. Ist das so ganz grob das ganz breite Phänomen? Oder? Genau, und ich kann, glaube ich, auch zwei ganz gute Beispiele geben. Zum einen, Ricarda Lang hat auch im Rahmen ihres Abtritts auch darauf hingewiesen, dass sie sich selbst nicht wiedererkannt hat, dass sie Dinge erzählt hat und hinterher, ich glaube, sie hat sich ein Geist oder ein Vampir oder so genannt, weil einfach sie gemerkt hat, okay, die hat dann quasi die andere Rolle eingenommen hinterher, wenn sie sich vielleicht die Pressekonferenz oder was auch immer angeschaut hat, hat gemerkt, okay, das ist irgendwie, ich erreiche mich selbst noch nicht einmal. Und wie kann das sein? Punkt. Ja, was sind die verschiedenen Ursachen auf allen Seiten sozusagen? Ja, genau. Verstehe ich. Ich hätte erstmal, also einen Vorschlag, den ich spontan hätte, so, wenn man erstmal so auf die politische Seite guckt sozusagen, was passiert da? Eine Vermutung von mir wäre, ich glaube der Ursprungs- oder der, ich weiß nicht, ob das jemals real der Fall war, aber ich glaube, so die Idee hinter einer freien demokratischen Gesellschaft wäre so, Leute leben in dieser Gesellschaft und haben die Idee, wie sie die besser machen können und dann gehen sie in die Politik und dann schreiben sie ihre Pläne voran und wenn der Gesellschaft der Plan gefällt, dann wird das umgesetzt. So, das wäre so das Bild, das Vorbild. Ich glaube, das ist halt etwas, was, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das mal stattgefunden hat, aber es wird auf jeden Fall weniger und es ist nicht wirklich mehr das, was passiert. Mein Eindruck nach ist es halt eher, ich meine, Leute sind Berufspolitiker so und Leute haben als primäres Ziel, teilweise zumindest, erfolgreich Politik zu machen und gucken danach oder in zweiter Instanz eher so, was sind die konkreten Ziele. Also nicht komplett frei natürlich, ne, aber vielleicht gibt es eine Grundlinie, wo man sich so einsortiert, aber es wird sehr viel eher genau darauf abgezielt, was sage ich jetzt, ohne dass das schlecht ankommt bei Leuten, womit komme ich durch, womit komme ich nicht durch. Also dieses sehr berechnende und dadurch ja sehr persönlichkeitslose, also profillos ist falsch, weil Leute versuchen ja auch Profil zu entwickeln, aber ja. es ist kein echtes, ich sitze hier mit meinen Überzeugungen und das sage ich jetzt, ist natürlich auch nicht immer im politischen Rahmen der richtige Weg oder der richtige Kontext, aber es müsste mal stattfinden. Das sollte mal der Fall sein. Das wäre erstmal so mein Eindruck dazu, dass quasi das Berufspolitikertum da verhindert, dass sozusagen Leute als Leute in der Politik auftreten. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich fand deinen ersten Satz interessant, da würde ich vielleicht auch nicht ganz zustimmen. Du hast ja gesagt, sie wollen was Gutes für die Gesellschaft erreichen. Ja. Und ich glaube, da ist vielleicht schon der erste Punkt, wo man einhaken kann und was man da problematisieren müsste. Denn ich glaube, gehen doch viele Menschen in die Politik, die Überzeugungstäter sind, was gut ist einerseits. Andererseits vergessen sie dann vielleicht auch, in Klammern siehe zum Beispiel Heizungsgesetz, solche Dinge, was vielleicht für die Gesellschaft insgesamt gerade gut ist und nicht nur für ihre Kernklientel. Und das wäre auch mein zweiter Kritikpunkt, dass diese Leute, um in bestimmte Positionen zu kommen, auch eine Art haben müssen zu sprechen oder auf Parteitagen wiedergewählt zu werden, die aber nicht unbedingt kompatibel ist mit der Art und Weise, wie die Gesellschaft spricht, wie sie vielleicht auch Dinge rezipiert. Ah, okay. Und dementsprechend, um den Punkt abzuschließen, wäre vielleicht ein Kritikpunkt dort an die Menschen, die in die Politik gehen. Man kann es natürlich aber auch umdrehen und sagen, jeder kann in die Politik gehen. Also Wir sind eine Parteiendemokratie. Es ist im Grundgesetz in Artikel 21 festgeschrieben. Ja. Ja, genau. Also, ja, wenn ich das richtig, also erstmal, wenn ich sage, etwas Gutes, also eine Frage ist natürlich, aus wessen Sicht gut, ne? Das heißt, es gibt natürlich unterschiedliche Überzeugungen davon, was für die Gesellschaft insgesamt gut ist, ne? Das sowieso. Aber da, was du natürlich zusätzlich gesagt hast, ist, es geht nicht unbedingt rein darum, etwas Gutes für die Gesellschaft zu tun, sondern sozusagen eben das zu dem Klientel zu gefallen, von dem man gewählt werden möchte, sozusagen. Ja, sowohl innerparteilich als auch in der Bevölkerung. Ja, ja, genau, genau. Und das ist halt, also für mich ist das, also in meinem Verständnis ist das sozusagen ein ähnlicher oder fast der gleiche Punkt, wie das, was ich sagen wollte zumindest, nämlich das Berufspolitiker tun, weil eben Leute nicht diesen Ansatz haben. Also Leute denken nicht darüber nach, was halte ich für eine sinnvolle Änderung an der Gesellschaft, und dann gehen sie damit sozusagen in die Politik, sondern Leute sind in der Politik sozusagen und gucken, wer sind meine potenziellen Wähler, wer sind meine Parteigenossen, was ist in diesem Umfeld das erfolgreiche Konzept sozusagen. Ne? Also vielleicht haben wir dann einen ähnlichen Eindruck. Also was ich am Anfang beschrieben hatte, war ja sozusagen ein Ideal oder sozusagen der Blueprint von wie man denken würde, wie Demokratie sozusagen aus einer gesunden Gesellschaft hervorgeht. Ja, vielleicht auch ein bisschen naiv, aber ne, das war sozusagen, das war, wie es sein könnte oder was man so denkt, wenn man sagt, oh, freie Demokratie, das passiert, und das ist eben nicht, was in der Praxis passiert. Vor allem, je mehr sozusagen eben Parteien zu Organisationen werden, ne, du hast eine Hierarchie, du hast Mechanismen, durch die du da hochkletterst, du hast die ganze Zeit und so weiter, auf jeden Fall. Also, genau, ich glaube, dann haben wir da einen ähnlichen Eindruck. Ja, interessant ist der letzte Punkt, den du gesagt hast, jeder kann potenziell in die Politik gehen. Das heißt, man kann einmal sagen, das passiert nicht und die Leute, die in der Politik sind, machen es falsch. Man kann andererseits sagen, warum sind keine Leute in der Politik, die es so machen, sozusagen. Oder keine ist vielleicht auch wieder übertrieben, ne? Aber genau, also ich würde halt sagen, dass Kritik zu adressieren, das, was wir gerade tun, ist richtig. Ja. Aber gleichzeitig muss halt auch jeder überlegen, okay, ich könnte da hingehen. Also es sind ja keine zwei Kasten zwischen Bevölkerung und Politik. Es ist ja ein. Also der Wille des Volkes, vom Volk, durch das Volk, heißt es ja nicht umsonst. Ich meine, wir wählen Leute, ne? Das heißt, wir wählen unter Umständen dann. Wir wählen uns letztendlich. Ja, genau. Oder halt, wenn es genug entfremdet ist, haben wir das Gefühl, dass wir nicht mehr uns wählen, sozusagen. Aber, nee, genau. Ja, ja, genau. Ja, aber ich, genau. Ich glaube, also ich habe meistens die Angewohnheit, also eher dieses abstrakt über die Problematik zu reden. Ich weiß nicht, ob ich eine Lösung anbieten kann, weil ich glaube, es ist ein komplexes Problem. Meiner Wahrnehmung nach, ich kann da mal reinwerfen, ob das für dich plausibel ist, ist der Mechanismus dahinter letztendlich, oder ein Mechanismus, es ist nun mal so, wenn du erfolgreich Politik machst, dann musst du sozusagen die Mehrheit überzeugen. Und ein ganz kurz, was heißt erfolgreich für dich? Dass du setzt das Programm, du bist erfolgreicher Politiker im Sinne von, du hast hohe Ämter, du setzt die Dinge um, für die du eintrittst. Ja. In welchem Sinne, ne? Nee, okay. So, aber ich meine quasi Berufspolitiker, hoher Post, bam. So, ne? Die Leute, die wir halt wählen, hauptsächlich. Hauptsächlich, also im Sinne von im Augenmerk, über die wir am meisten reden. Ich meine, der Weg, was du schaffen musst, ist, einen großen Teil der Gesellschaft von deinem Programm sozusagen zu überzeugen, dich zu wählen, sag ich mal so. Ne? Dass sie bei dir das Kreuz setzen. Und Leute mit Persönlichkeit oder mit, das ist meine Überzeugung und hiermit trete ich auf. Selbst wenn man das grundsätzlich sympathisch findet, hat man dadurch sozusagen eine klare Position. Man hat vorher vielleicht nicht ausbaldowert, oh, das ist mehrheitstauglich oder nicht. Ne? Und dann eckst du einfach bei mehr Leuten an. Wenn du nie aneckst, dann schreckst du niemanden ab. Du hast vielleicht auch weniger Energie und Persönlichkeit hinter deiner Person oder hinter deinen Ideen. Aber ist nicht genau das ein großer Teil des Problems, dass offensichtlich die PolitikerInnen, die nicht anecken, relativ weit nach oben kommen, zumindest innerparteilich. Ja. Aber gleichzeitig sieht man ja auch, zum Beispiel, ich nehme mal Boris Pistorius oder Boris Palmer auch, Politiker, die schon anecken, die dann oft in der Partei sehr umstritten sind oder sogar austreten oder hinausgeworfen werden im Sinne von Fall von Palmer, dass die in der Bevölkerung sehr beliebt sind. Also Politikbarometer kann man schauen, jede Woche ist Pistorius seit mehreren Jahren ganz oben, aber in der Partei ist er sehr umstritten. Und was denn noch mein Punkt wäre, wo ich hin will, es ist doch eigentlich schade, dass die Leute, die offensichtlich die Bevölkerung erreichen, ob man es teilt oder nicht, nicht unbedingt Karriere machen, sondern dass man erstmal vielleicht gar nicht anecken darf, um Karriere zu machen. Und ich habe das Gefühl, dass man kommt da nicht ganz raus, man dreht sich vielleicht auch irgendwann im Kreis, weil wir haben es so entschieden, dass Parteien entscheiden, wer nominiert wird und so weiter. Aber ich finde, es ist zumindest jetzt gerade schreiend offensichtlich, wie dieser Missstand besteht. Ja. Also ich glaube, ich würde dir zustimmen. Also ich glaube, je größer Parteien und je etablierter Parteien als Organisation werden, desto mehr etablieren sich halt genau diese Muster. Eine Sache, also ich weiß nicht genau, wie sich das überträgt. Sympathie ist eine Sache, den Wählen ist vielleicht was Zweites. Also ich glaube, es gibt vereinzelt Politiker, die quasi sich meinetwegen vor Ort oder in ihrer Gemeinde oder sonst was sozusagen eine gute Basis aufbauen und quasi Ergebnisse für sich einfahren, die besser sind als der Parteidurchschnitt oder so etwas. Es gibt eben aber auch, es kann natürlich auch durchaus der Fall sein, dass man den Politiker sympathisch findet, weil er sich eben nicht verbiegt unter Umständen oder weniger verbiegt als andere, aber man ihn trotzdem nicht wählt, weil man halt nicht die gleichen Überzeugungen hat. Weißt du? Ja, wobei ist das jetzt nicht eine etwas idealisierte Sicht, denn ich würde schon behaupten, dass die meisten Menschen niemanden wählen, den sie sympathisch finden. Sie kennen zwar grob seine Richtung oder ihre Richtung, deswegen gibt es ja auch Parteien, das finde ich hat auch seine Berechtigung. Aber ich glaube, wenn man jetzt mal Umfragen macht, wie sehr haben Sie auf das Programm geschaut oder wie sehr kennen Sie sich im Programm aus, ist der Wert doch sehr gering in der Tiefe auch. Das schon, aber ich glaube, du kannst mit Sympathie, also ich meine, jeder ist, vielleicht nicht jeder, aber viele Leute sind so grob politisch einsortiert. So, die haben so, ungefähr das werden sie wählen oder ungefähr das ist so, ne, das, wo sie sich sehen. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob viele Leute Gregor Gysi unsympathisch finden. Glaube ich nicht. Ich weiß nicht, wie viele Leute dadurch dazu bewegt werden, die Linken zu wählen. Weißt du, weil das halt, weil es quasi ein, das ist einfach ein anderer Schritt. Also ich kann Leute sympathisch finden, aber das heißt nicht, dass ich das mit meiner Wahl belohne, weil ich ja immer noch Parteiprogramm wähle und immer noch, ich will ja nicht speziell die Person und ich will ja immer noch selbst im besten Fall die Ideologie der Person und Sympathie kann was anderes sein als. Ja, aber da würde ich jetzt einen Dissens offenbaren, aber ist okay. Ja, gerne. Also ich würde sagen, das ist eine idealisierte Sicht, ich habe das Wort bereits benutzt. Aber ich glaube, de facto, und das sieht man, finde ich, schon noch an ein paar Ergebnissen, werden doch eher Personen gewählt. Also Beispiel, warum gibt es linken Abgeordnete, die, obwohl die Partei bundesweit 10% hat, haben bei der letzten Wahl, ich weiß nicht, 5 oder 6 Direktkandidaten ihren Wahlkreis gewonnen. Das ist ja schon mal sehr offensichtlich, dass es offensichtlich vor allem die Person war. Andersrum gibt es bei der AfD, das finde ich auch interessante Phänomen, dass mittlerweile ja 1/4 der Bevölkerung die Partei wählen würde. Ja. Aber selbst in Ostdeutschland, wo die Partei besonders stark ist, offensichtlich eine große Hemmung besteht, diese Leute in Kommunalämter zu wählen. Also jetzt in Meißen wurde ja zum Beispiel auch nicht der AfD-Kandidat gewählt, sondern, ich weiß nicht, aber so ein freier Kandidat oder so. Das wäre jetzt ein Gegenbeispiel. Natürlich spielt das schon auch eine Rolle, jede Partei hat auch ein Label. Ja. Aber ich würde sagen, im Ergebnis ist es mehr die Person als die Partei. Ja, also, okay, verstehe ich. Dann würde mich interessieren, wo kommt das Problem deiner Meinung nach her? Weil das ja für mich sozusagen das, weißt du, weil das ist für mich die Diagnose, wie es entsteht. Ja. Und wenn das nicht der Mechanismus ist, würde mich interessieren, also, ist ein guter Punkt. Weil wenn sich Leute durchsetzen, warum haben wir dann keine Leute, also weißt du, warum haben wir dann diese Beobachtung gemacht? Ja, zum einen würde ich sagen, liegt das einfach an unserem Wahlrecht, weil natürlich viele Abgeordnete reinkommen über eine Landesliste, die wir gar nicht kennen. Also, ja, okay, ja. Kannst du ja schon sagen, die Erststimme hat halt nicht das Gewicht. Wenn ein Bundeskanzler direkt gewählt worden wäre in der Vergangenheit, wäre es oft nicht der, der es vielleicht tatsächlich geworden ist. Also Boris Pistorius hat immer höhere Zustimmungswerte gehabt als Friedrich Merz. Und auch Robert Habeck hatte auf persönlicher Ebene am Ende wahrscheinlich auch nicht, aber grundsätzlich eher höher. Also ich würde sagen, es ist kein Widerspruch, um das das heißt, solche Leute sind eigentlich in Wahlen erfolgreich, in dem Sinne, dass sie direkt gewählt werden. Nur ist das nicht das, was sich auf der politischen Bühne durchsetzt, weil eben die Partei selber als Organisation immer noch letztendlich vorgibt oder eine bestimmte Struktur hat, wo anders reguliert wird, wer an die Spitze steigt. Und weil wir letztendlich einfach ein Parlament wählen und keine Minister oder auch keinen Bundeskanzler. Okay. Ja, also sehe ich auf jeden Fall. Also das könnte eine alternative Erklärung sein, auf jeden Fall. Ja, doch. Das könnte sein. Dann müsste man dann quasi das anders gewichten oder so, dass Personen stärker zählen. Also was könnte man verändern sozusagen? Das könnte man verändern. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir vielleicht zum nächsten Punkt über. Ja. Wir sollten alle vielleicht uns mehr beteiligen. Weil das Wahlsystem zu ändern, hielte ich nicht für sinnvoll. Okay, ja. Das wäre ein Anknüpfungspunkt. Aber man kann ja schon ins Spiel bringen, oder, ja. Also, das ist eine gute Frage. Ja. Auf die ich jetzt so direkt auch keine Antwort habe. Ich würde sagen, das wäre der Punkt, wo man sagt, wir müssen uns alle mehr engagieren. Weil, du kannst ja auch überlegen, wer sitzt jetzt auf den Landeslisten? Das sind Männer und Frauen, die aus den Parteien gewählt wurden oder auf die Landesliste gesetzt wurden. Und ich habe nicht genau die Zahl im Kopf. Ich glaube, in Westdeutschland sind ungefähr 4% der Menschen in einer Partei, in Ostdeutschland 2%. Das heißt, 4% im Westen bestimmen letztendlich, wer von den anderen Landen gewählt werden kann. Ja, die Vorauswahl. Die Vorauswahl, ja, genau. Auf jeden Fall. Und da müsste man vielleicht ran und das betrifft dann wieder uns alle. Genau, aber das wäre trotzdem eine Umstellung im politischen System, oder? Also ja, das Wahlrecht würde sich ja nicht ändern. Wir müssten uns halt alle mehr... Der Aufruf wäre, mehr Parteien beizutreten. Mehr Parteien beizutreten. Um selber an dieser Vorauswahl teilzuhaben. Genau. Okay, also das sehe ich auf jeden Fall... Das sehe ich ein, das ist auf jeden Fall ein way to action sozusagen. Ja, doch. Dann wäre die Diagnose aber auch quasi... Das System ist dann an sich nicht kaputt, theoretisch. Also kaputt ist eh übertrieben, ne? Aber ich meine quasi, das ist kein Fehler im System potenziell, sondern man muss das System anders benutzen als Bevölkerung. Wir müssen sozusagen aktiver uns in Parteien beteiligen. Es muss ein höherer Anteil der Leute in Parteien sein, zu Sitzungen gehen, an Abstimmungen teilnehmen und sowas alles. Ja. Und dann funktioniert das auch alles wieder. Oder vereinfacht, ne? Ich meine nur vom Grundsätzlichen. Ja, ich meine, man kann natürlich sagen, die Leute, die in der Partei sind, sollten sich vielleicht auch mehr empathischer sein für Vorgänge, die auch außerhalb der Partei stattfinden. Da müssten nicht alle in die Partei eintreten. Also wie kann es sein, dass so eine große Divergenz besteht, zum Teil zwischen parteiinternen Vorgängen und der Stimmung in der Bevölkerung. Aber das sieht man ja gerade aktuell zum Beispiel nicht. Ja, ich meine, das ist natürlich nochmal, ich meine, da wird es halt einfach komplex, weil du halt verschiedene Gruppen, ne? Ich meine, Personen können ja in einer speziellen sozialen Gruppe irgendwie sehr hoch angesehen sein oder sehr erfolgreich sein und dann aber komplett im Rest der Gesellschaft in Sympathiepunkten oder sonst was gegen die Wand fahren oder so. Das ist ja möglich, ne? Weil halt. Genau, also das ist quasi dann immer die Komplexität sozusagen. Dass du halt als Partei jemanden aufstellst, der dir gefällt, der dann aber auch politisch erfolgreich sein kann in einer Demokratie sozusagen. Das ist der Spagat. Ja. Aber die Idee, mehr in Parteien eintreten oder sowas gefällt mir. Dein zweiter Punkt ist, glaube ich, den Punkt hätte ich halt bei meiner Diagnose an alle gemacht, sozusagen. Also quasi, wir müssen ändern, wie wir über Politik nachdenken und was unsere Kriterien sind und was wir priorisieren bei unserer Entscheidung. Wir müssen halt potenziell dann Authentizität mehr belohnen, temporär sozusagen, damit sich der Gesamttonus oder der Status quo im politischen Feld ändert. Ja. Das klappt dann, wenn das sozusagen daran liegt, wie wir wählen. Wenn das nicht das Problem ist, sondern dass die Auslese der Parteien selber, dann funktioniert das nicht wirklich als Rezept. Dann muss man halt entweder in die Parteien antreten, die Leute in den Parteien dazu aufrufen, halt dieses Umdenken durchzuführen. Ja, oder in solchen Formaten mitzumachen. Also, dass man grundsätzlich mehr die Stimme erhebt auf, also, natürlich institutionalisiert, das ist in der Partei. Ja, genau. Aber ich glaube, das Problem besteht auch grundsätzlich gerade in der Gesellschaft. Okay. Also, finde ich deswegen solche Formate. Einfach nochmal so eine politische Teilhabe, einfach. Ja, politische Teilhabe. Grundsätzlich als. Politisch, ja. Aber ich glaube, man kann den Gedanken auch fortsetzen, ob das eine Feuerwehr ist oder der Verein oder so weiter, dass die Kultur schon ja auch eine Rolle, aber es ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema. Verstehe, ja, also einfach mehr in der Gesellschaft leben sozusagen, das aktiver betreiben, gesellschaftliches Leben. Ja, und weniger denken und nicht, das, wie gesagt, richtig auch an uns alle, zwischen wir und die. Ja. Das gibt es eigentlich nicht. Wir sind alles wir. Und wir haben bestimmte Leute gewählt, aber die sind ja von uns. Die hat ja nicht irgendwie jemand dahin geschickt oder so. In irgendeinem Sinne. Es fühlt sich manchmal so an, je mehr Steps sozusagen dazwischen liegen. Genau. Aber man muss halt dann darüber reflektieren und ein Bewusstsein dafür schaffen, wie viele Steps dazwischen liegen und wie der Zusammenhang sozusagen ist. Genau. Oder man muss halt sagen, der Zusammenhang ist mir nicht mehr eng genug und dann muss man halt gucken, wie man das anpassen kann. Mehr in der Parteiarbeit, selber beitreten und so weiter. Absolut. Ich verstehe. Ja. Aber haben wir was ausgelassen? Sollten wir noch über irgendeinen Aspekt sprechen? Oder? Siehst du denn das Problem oder hast du das Gefühl in deinem Umfeld? Das würde mich jetzt mal persönlich interessieren. Welches Problem genau? Oder also Wahrnehmung von Politik? Ich weiß nicht genau. Ja. Du bist Philosoph, Studierter. Ja. Genau, gut. Ihr redet ja sehr gerne und sehr viel. Und ihr kennt euch gut mit Fragen und Argumenten aus. Aber hast du das Gefühl, weil ich habe das Gefühl in meinem Umfeld, dass die Leute, obwohl sie politisch interessiert sind, sich immer mehr davon distanzieren. Also da keine Lust mehr drauf haben. Ja. Also das Stimmungsbild kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also das Problem ist, mein Freundeskreis ist recht divers aufgestellt. Es gibt Leute, die waren schon vor 10 Jahren Politik verdrossen sozusagen. Und es gibt halt Leute, die betreiben aktiv soziales Engagement und so weiter. Also aber den Trend würde ich auf jeden Fall so auch nachvollziehen. Ich glaube, wie soll man das sagen? Also ein Gedanke, den ich dazu hatte, ich weiß nicht, wie sehr das eine Erklärung für das Gesamtphänomen ist, wie junge Leute sind eine Minderheit in Deutschland. Ja. So. Das heißt, ein Aspekt könnte sein, quasi, dass Politik an Leuten, mit denen ich sozusagen rumhänge, gefühlt Politik an denen vorbeigemacht wird. Aber das hat eine logische Erklärung, weil Wahlentscheidungen sind Mehrheitsentscheidungen und die Mehrheit der Leute sind nicht in der Altersgruppe. Das heißt, Dinge, die Leute in meinem Umfeld vielleicht beschäftigen und die für wichtig halten, halten andere Leute nicht für wichtig. Und das sind mehrheitlich dann die Leute, die zur Wahlentscheidung beitragen. Das ist ja quasi eine ökonomische Entscheidung aus Sicht der Parteien. Also genau, also wer ohne. Wer wählt uns potenziell und was müssen wir dementsprechend vor? Ja, genau. Es geht auch nicht. Es war jetzt kein. Also, das ist einfach nur eine, sozusagen, aus meiner Sicht eine nicht nüchterne Erklärung sozusagen. Das ist halt. Das kann für mich das erklären, dass quasi, Investitionen in Infrastruktur oder sonst was oder diverse Umbauaktionen, die quasi sagen, okay, wir machen jetzt viel, damit es halt irgendwann nicht komplett scheiße wird, wird halt gefühlt gerade sehr viel geschoben, sag ich mal, gesellschaftlich, aus meiner Sicht, aber das ist natürlich aus der Perspektive von einer Person, die halt dann viele Jahrzehnte bestreiten möchte oder bestreiten muss. Das heißt, genau, also eine ganz schlichte Erklärung wäre für mich Demografie. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie groß das als Erklärung, als Teil der Erklärung ist oder nicht. Aber ist auf jeden Fall, Aber genau, das ist sozusagen auch mein Eindruck. Ich kann dieses Gefühl, also ich selber weiß nicht, wie fatalistisch ich da bin, aber der Eindruck ist, es wird ein Gefühl von Politik hat nicht so viel mit mir zu tun, was da passiert, betrifft mich vielleicht, aber ich habe da nicht so viel Einfluss drauf, es ist nicht so eine Wechselwirkung. Aber das ist doch der entscheidende Punkt, Leute. Ich habe da nicht so viel Einfluss drauf. Ja, genau. Und ich glaube, das Gefühl teilen alle, also würde ich auch teilen, ist ja auch in gewisser Weise so, wenn man sich jetzt restlich anschauen würde. Aber es ist eigentlich das Gefährliche, oder? Das eigentlich Gefährliche. Deswegen wählen so viele Leute nicht. Deswegen ist man böse und wählt Leute, die vielleicht gar nicht was Besseres wollen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es dann auch das Miteinander auch darauf auswirkt. Ja, genau. Und natürlich, also das Problem in einer demokratischen Gesellschaft ist, jeder Einzelne soll ja nicht viel Einfluss haben, sozusagen. Das heißt, also es ist auch noch die zusätzliche Frage, inwiefern ist dieses Gefühl sozusagen korrekt? Also inwiefern ist das der richtige Zustand und in welchem Umfang ist das gerade etwas, was irgendwie Änderungen bedarf oder so etwas, weißt du? Ja. Weil natürlich soll nicht meine politische Überzeugung maßgebend sein dafür, was in diesem Land passiert. Das soll ja nicht der Fall sein. Ja, stimmt. Da muss man vielleicht auch differenzieren zwischen, wie viel kann ich beeinflussen? Und wie viel kann ich beeinflussen, selbst wenn ich jetzt will? Und vermutlich ist die erste Frage, so wie du sagst, Teil des rechtlichen Systems. Ja. Aber diese Frage der Selbstwirksamkeit, wie viel könnte ich überhaupt beeinflussen, die sollte ja zumindest anders beantwortet werden. Ja, genau. Und dann ist halt aber eine empirische Frage, was davon der Fall ist. Habe ich dann Eindruck zu? Hast du dann Eindruck zu? Was von beiden sozusagen? Empirisch meinst du jetzt oder gefühlt? Gefühlt empirisch. Gefühlt empirisch. Können wir eh nicht leisten. Also ich glaube schon, also das, worüber wir vorher gesprochen haben, würde, glaube ich, mich dazu bewegen, dass das schon in einem höheren Maße bei der zweiten Frage ein Problem besteht. Dass sozusagen, ist halt die Frage, ob wenn ich wollte, beinhalten würde, ich gehe in eine Partei, ich halte Reden und so weiter, ob das sozusagen das Maß an politischem Engagement ist, was einfach angebracht ist, um zu erwarten, dass man sozusagen eine Wirksamkeit erfährt oder spürt oder nicht. Ja. Ne? Ist halt die Frage, was ist überhaupt der Anspruch? Ist der Anspruch, ich denke gerade was und jetzt soll das politisch passieren? Das ist offensichtlich kein gerechtfertigter Anspruch an Wirksamkeit. Ja. Aber wie hoch man da sozusagen die Messlatte ansetzt, ist halt auch eine interessante Frage zu stellen. Und was dann das Richtige ist. Gefühlt würde ich sagen, ist es quasi zu wenig da. Also ich habe zu wenig das Gefühl, wenn ich wollte, könnte ich da auf politischer Bühne sozusagen etwas verändern, sozusagen. Aber es ist nicht offensichtlich, dass das Gefühl gerechtfertigt ist. Ich glaube, da können wir uns gut drauf einigen. Und es wäre natürlich auch eine spannende Frage, weil früher waren ja die Verdrossenheit, wenn man das so nennen möchte, nicht so hoch. Ja. Und warum das so war. Danke. Das wäre auch nochmal interessant. Ob es auch früher rechtlich, oder also ob es tatsächlich früher genauso schwierig war, Dinge umzusetzen und jetzt nur das Gefühl anders ist. Ja. Oder ob es auch tatsächlich heutzutage schwerer ist, weil, keine Ahnung, Parteistrukturen sich geändert haben, weil man immer mehr Kompetenzen ans Land und an den Bund zieht und weniger an die Kommunen, die vor Ort sind. Ja, ich weiß nicht, ob ich da sozusagen von deiner Frage von ablenke oder dazu beitrage, aber für mich wäre noch eine zusätzliche Frage da. Inwiefern ist so etwas wie Politikverdrossenheit unmittelbar mit Wirksamkeit verknüpft? Weil ich glaube, in den meisten Fällen Politikverdrossenheit gründet sich in den meisten Fällen nicht unbedingt darauf, dass man sagt, ich bin nicht genug politisch wirksam, weil genügend Leute gar nicht den Anspruch haben oder dass man wirksam sein möchte, weil, ne? Eine Mischung aus, ich will meine Ruhe haben und es soll ungefähr das passieren, was ich für richtig halte. Wäre jetzt so ungefähr, oder? Ja. Also, ja, das ist so als Mehrheitsgefühl. So. Oder zumindest so nachvollziehbar sein, wenn Dinge passieren, die mir nicht gefallen oder so. Das stimmt, halt, stimme ich zu. Irgendwas in die Richtung. Ja, ja. Und dann wäre halt die Frage, hat sich da irgendwas verändert sozusagen? Ne? Und ich würde sagen, also, wie gesagt, ursprünglich hätte ich es halt einfach auf diesen Schwung von, wie wir über Politiker ansehen sozusagen und dieses Glatte und dass wir nicht mehr Persönlichkeiten wählen oder sowas, aber wenn das halt, wenn man da nicht mitgeht, sind natürlich andere Faktoren. Also ich glaube, man kann ja schon nachweisen, dass zum Beispiel der Anteil abgenommen hat an Menschen, die in der Politik aktiv sind, aber auch in Vereinen und so weiter. Mhm. Ich glaube, dass das schon ein wichtiger Faktor ist, weil das sind ja immer die Anknüpfungspunkte und wenn man den Kommunalpolitiker noch aus dem Regelverein kennt oder was auch immer, da hat man schon das Gefühl, man hat mehr Bezug oder es wird auch mehr erklärt. Ja, ja, okay, ja, verstehe ich. Und das ist dann sozusagen, ja, ich hatte direkt den Gedanken, ist das jetzt Ursache oder Resultat sozusagen? Ja, das ist ein guter Punkt. Aber auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall, ich meine, es kann ja auch ein Kreis sein, ne? Also, genau, es ist es wahrscheinlich auch. Genau. Aber ja, also, das ist natürlich auch ein populärer Punkt. Ich würde halt sagen, ein relevanter Aspekt ist halt so etwas wie Social Media bzw. Digitalisierung, weil halt einfach dadurch insgesamt weniger Kegelvereine oder sonst etwas in die Richtung stattfindet. Ich glaube, man sortiert sich dadurch immer mehr halt schon in Grüppchen vor und man hat weniger diese zufällige Begegnung oder so ein Element von zufälligen oder zwangsläufigen Kontakt mit Leuten. Weißt du, was ich meine? Dass man kann sehr viel, oder es wird viel mehr vorsortiert, mit wem du im Hintergrund kommst, sag ich mal so. Entweder von dir selber oder halt durch Algorithmen oder beides oder wie auch immer. So, ne? Also es ist mehr vorsortiert, wenn du halt Schulzeit oder so ist vielleicht noch anders, ne? Du bist halt mit Klassenkameraden, so vielleicht durch Standort und lokalen Flair oder sowas wahrscheinlich. Aber theoretisch kannst du halt mit irgendeiner Klasse sein, den siehst du jeden Tag, ihr seid nicht einer Meinung, so, das kann passieren. Uni, vielleicht mal mehr, mal weniger, je nachdem, aber tendenziell halt auch. Es gibt auch eine Uni, eine Studentenszene, sag ich mal, die einen Flair hat und so weiter. Deswegen fühlen sich auch so viele Leute einsam, also. Ja, ja, genau. Also, ich glaube, diese Berührungspunkte sozusagen. Also, das ist halt, ich glaube, ich würde das formulieren als dieses Aneinanderreiben so als normaler Teil des Lebens sozusagen. Also, dass das regulär stattfindet. Ich glaube, das erdet. Klingt irgendwie. Das erdet, ja, stimmt. Und es lehrt auch bestimmte Umgangsformen, die sich auf alles auswirken, ob im Beruf, im Verein, in die Familie. Ja, und halt auch das, was du vorhin gesagt hast, von wegen, es gibt nicht ein Wir und Die sozusagen, sondern es gibt halt, ne, das ist die Gesellschaft selber in erster Linie und dann hat man unterschiedliche Meinungen da drin. Ja. Ich glaube, diese Priorität ist einfacher nachzuvollziehen, wenn man regulären sozialen Austausch mit Leuten aus verschiedenen Camps hat sozusagen, weil man dann halt immer, ich glaube, wir sind nicht im Kern politische Wesen, ich glaube, wir sind im Kern soziale Wesen sozusagen, oder im Kern, keine Ahnung, aber es ist grundlegender Meinung nach. Das heißt, ich glaube, es ist ein unglaublich starker Mechanismus, einfach nur, du kannst komplett ideologisch sozusagen entgegengesetzt sein, obwohl ja, wie aufgeheizt du emotional bist. Aber wenn du es schaffst, sozusagen ein gutes Gespräch miteinander zu führen, und das Gespräch ist aber nicht, danach sind wir einer Meinung, sondern einfach nur, wir sagen uns die ganze Zeit, warum wir nicht einer Meinung sind, das reicht, glaube ich, um sozusagen so einen sozialen Zusammenhalt hervorzubringen, ohne dass es eine Angleichung in der Meinung bringen muss. Ja. Ja. Absolut. Was jetzt vielleicht unsere ganze Diskussion noch auf den Kopf stellen könnte, muss ich gerade dran denken, weil wir vorhin so lange überlegt haben, ob es tatsächlich so ist, dass wir weniger selbstwirksam werden. Ja. Aber es gibt ja diesen berühmten Ausspruch, ich weiß nicht, ich glaube, es ist von Adenauer oder so, in der Politik sind Gefühle Fakten. Und ich glaube, da steht viel hinter, Was ich damit sagen will, selbst wenn es nicht so ist, dass wir weniger Selbstwirksamkeit haben, es ist schlecht, dass das Gefühl nicht da ist. Das ist genauso wie mit der Meinungsfreiheit. Ja. Man kann sagen, es ist alles erlaubt zu sagen. Ja. Aber es ist gleichzeitig ein extrem schlimmer Befund, wenn, ich glaube, 60% der Deutschen mittlerweile sagen, ich habe nicht mehr das Gefühl, frei sagen zu dürfen, was ich möchte. Und ich weiß nicht, ob wir dann noch so lange darüber diskutieren müssen, ob das rechtlich tatsächlich so ist oder ob wir uns mehr, das ist jetzt meine Meinung, in der tatsächlichen Stimmungslage etwas ändern sollten und die auch erstmal hinnehmen müssen. Ja, genau. Ja, also ich meine, also ein Problem ist natürlich, es ist ja relevant, also die Diagnose, ob das Problem real besteht oder das Gefühl besteht, ist ja relevant für funktionierende Lösungsansätze sozusagen. Das heißt, du musst ja erstmal wissen, wo, also gibt es ein reales Problem und wenn ja, wo liegt es? Und wenn nein, wenn es nur eine Stimmung ist, woher, also das soll nicht relativierend sein, ne? Die Stimmung ist ein fundamentales Problem, weil angenommen, es wäre nur die Stimmung irgendwie, woher kommt das und was sind die Mechanismen und wie kann man da sinnvoll drauf eingehen, sozusagen. Ja. Und also und der zweite Teil ist wahrscheinlich immer relevant, weil es hilft immer, auf die Stimmung einzugehen, so oder so. Und da muss man sich aber noch zusätzliche, oder es kann hilfreich sein, die zusätzliche Frage zu stellen, gibt es ein reales Problem im Mechanismus oder ne, in der Gegebenheit, dass man auch noch angehen muss, sozusagen. Ja. Ne? Das, das dafür wäre es halt relevant, sozusagen. Aber ja. Ich denke auch, sehr zweiklang. Okay, was wären so deine Quintessenzen zum Abschluss? Was du so mitnimmst? Ja, ich fürchte, was heißt fürchten? Also ich fand den, das Gegenpushen zu Persönlichkeiten, wie sehr Persönlichkeiten in der Politik erfolgreich sind, das fand ich interessant, da werde ich weiter drüber nachdenken auf jeden Fall, ob das sozusagen auf Wählerebene stattfindet oder innerhalb der Parteiorganisation so eine Vorauslese, weil dafür ist ja relevant, was man tun kann, ne? Ob man in eine Partei eintreten muss oder ob man selber anders wählen muss oder so etwas. Auf jeden Fall, das fand ich sinnvoll. Die Wirksamkeit selber schwer zu diagnostizieren. Ich vermute, ich habe immer noch auf jeden Fall den Eindruck, dass die Demografie da ein recht starker Faktor ist, der halt auch einfach das Wählerverhalten bestimmt. Was Politikerverhalten auch. Ja, das Angebot. Beides, sozusagen. Genau. Angebot und Nachfrage bestimmt sozusagen. Ja. Und wie sich das dann sozusagen, was ja dann, wenn das das einzige Problem ist, ist ja auch nicht offensichtlich, dass ich sozusagen im Recht bin, wenn ich fordere, mehr Einfluss zu haben oder so etwas. Ne? Weil da muss man halt Fragen stellen, wie funktioniert das so? Wie wichtig ist die Ausrichtung einer Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft? Welchen Stellenwert muss das haben? So, ne? Da stellen sich viele interessante Fragen. Da werde ich auch weiter darüber nachdenken. Aber eine Antwort habe ich da auf jeden Fall noch nicht. Ja. Ich stimme dir zu in den Punkten, die du genannt hast. Was ich jetzt noch mitnehmen werde oder mir auch noch mal Gedanken drüber machen muss, ist der Punkt, den du angesprochen hattest, inwiefern wir als Bevölkerung auch vielleicht gar nicht vorgesehen sind als, nee, jetzt habe ich wieder das Wort wir benutzt, wir und die. Nein, inwiefern es vielleicht gar nicht vorgesehen ist, dass diejenigen aus der Bevölkerung, die nicht politische Ämter übernehmen, so viel Wirksamkeit haben sollen, außerhalb von Wahlen, Engagement und so weiter. Und vielleicht auch gar nicht die Selbstherrlichkeit haben zu sollen, nur weil das in irgendwelchen Umfragen kommt, muss das so umgesetzt werden. Also Politiker sind ja auch nicht dazu da, das umzusetzen, was in irgendwelchen Umfragen gefordert wird. Ja. Diesen Punkt nehme ich von dir auch nochmal mit und oder stimme dem eigentlich zu. Ja. Gleichzeitig ist halt immer wieder so ein bisschen dieser Reibungspunkt, weil es dann schnell abgleitet in wir und die. Ich würde sagen, das ist ein schmaler Grat. Ja. Ja, nur als ganz kurzer Nachtrag, also ich glaube, das Einzige, was man da kritisch reflektieren kann, ist Wirksamkeit versus mir gefällt, was da passiert, sozusagen. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja. Ich glaube, das eine ist für Verdrossenheit sehr relevant und das andere weiß ich, also hat auch Einfluss auf jeden Fall bei Leuten, die engagiert sind, aber es kann auch sein, ich glaube, der relevantere Punkt ist dieses, mir gefällt, ich fühle mich dazu verbunden und mir gefällt, was da passiert, sozusagen. Unabhängig davon, ob ich Wirksamkeit sozusagen. Ich glaube, das ist eine relevante. Ja. Was man mit einem zu muss. Immer ja. Und inwiefern habe ich einen Anspruch darauf, dass PolitikerInnen denn auch die Dinge umsetzen, die, weiß ich nicht, die gerade von der Mehrheit gefordert werden? Weil es ist ja immer noch, jede Wahl ist Machtabgabe. Ja. Das heißt, wenn ich Macht abgebe, dann heißt es auch, bei der Arbeit ist auch der Chef, der entscheidet. Der Chef wird nicht demokratisch gewählt. Ja. Aber whatever. Ja. Aber du entscheidest dich theoretisch, für ihn zu arbeiten, je nachdem. Nee, genau, ich entscheide mich. Es gibt Mechanismen. Es gibt Mechanismen und inwiefern muss ich das dann auch akzeptieren, so wie jetzt zum Beispiel bei Corona. Also, ja. Auch man das Thema, aber kann ich auch sagen, ein Staat macht harte, einschneidende Maßnahmen, aber er hat auch die demokratische Legitimation dazu und es gibt eine Justiz, die das gegebenenfalls einschränkt. Ja, und dann muss ich mich auch dementsprechend fügen. Da gibt's halt dann, ja, und wer, also einzieht im Kriegsfall und so weiter, da gibt's da Falle, wo man halt das verhandeln kann, sozusagen. Also nur noch, was war das? Ich wollte noch was hinzufügen. Genau. Ich glaube, ein interessanter Punkt ist auch, auf welcher Ebene denkt man darüber nach, gefällt mir das, was politisch passiert? Ja. Nämlich einmal gefällt mir der politische Prozess an sich und andererseits gefällt mir das, was sich durchsetzt, sozusagen. Ich glaube, da muss man differenzieren. Ich glaube, im Moment liegt zu viel Augenmerk darauf, gefällt mir das, was sich durchsetzt? Ja. Und es ist zu wenig Bewusstsein dafür da oder Reflexion darüber, okay, ist der Prozess denn selber noch, also ist der, wie wichtig ist der und gefällt mir der? Ja. Weil ich glaube, das ist nochmal, ich kann nicht sagen, die Demokratie ist kaputt, weil mir nicht gefällt, was gerade konkret politisch passiert. Das ist eine Fehldiagnose erstmal. Und ich glaube auch, dass Menschen viel mehr, ich sag mal, Resultate akzeptieren würden, wenn der Prozess, sag mal, ordentlich ist, transparent ist. Ja. Und ich glaube, dass das auch gerade ein großes Problem ist und das würde jetzt wieder eher mehr die politische Ebene sozusagen adressieren. Aber egal, wie man jetzt zum Beispiel zu der Schuldenbremse steht, ob die gelockert werden sollte oder nicht, wenn dort PolitikerInnen bis zum Tag der Wahl sagen, das machen wir nicht, und dann machen sie es am Tag nach der Wahl. Das Gleiche mit der Corona, mit der verordneten Impfpflicht, wo es vor der Bundestagswahl 21 hieß von allen, das machen wir nicht. Und nach der Bundestagswahl war es zumindest sehr eng, dass es gemacht wird. Es war dann nachher eine Vertrauensfrage. Ich glaube, die ernsthafte Überlegung sozusagen. Genau. Was wollte ich sagen? Genau, ich glaube, dass das schon ein Punkt ist, wo man sagen kann, nee, das muss sich ändern. Ja, ich meine, Wahlversprechen selber sind, glaube ich, schon ein Running Gag, seitdem ich mich in irgendeinem Umfang mit Politik beschäftige. Also ja, ist auf jeden Fall ein großes Problem. Dass du halt einfach, du kannst halt viel erzählen und dann ist nochmal die Frage. Also, genau. Aber dann sollte man es halt auch nicht erzählen. Also ich glaube, Ehrlichkeit siegt auch. Ich glaube da auch an das Gute im Menschen. Ich glaube da auch an das Gute im Menschen sozusagen, dass man denjenigen oder diejenige auch bestärkt oder vielleicht nochmal wählt, der oder die transparent und offen ist. Wenn man sagt, wir müssen jetzt irgendwie mal die Rentenkasse angehen, wir müssen vielleicht das Rentensystem ändern, es kommt vielleicht auch Härten auf euch zu. Ich glaube, das würden mehr Leute akzeptieren, als das, was jetzt passiert, dass Leute sagen, nicht zuletzt Olaf Scholz damals, bei euch ändert sich gar nichts. Und die Menschen eigentlich wissen, doch, es wird sich was ändern. Du sagst es nur nicht. Ja. Das halte ich für ein großes Problem. Ja, das sehe ich. Ja. Also ich weiß nicht, ob wir das nochmal... Also ich glaube, da hätte ich wieder einen ähnlichen... Meine Frage wäre dann wieder, warum passiert es da nicht? Sozusagen? Warum setzen sich die Ehrlichen durch auf politischen Bühnen? Ne? Also, aber das ist quasi die ähnliche Frage, die wir ganz am Anfang, mit der wir angestartet haben. Insofern, ich glaube, da sind wir einfach in der zweiten Runde dann. Ja, cool. Ja, schön. Okay, hat mich sehr gefreut. Ja, ebenso. Schön, dass du mich eingelassen hast. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.